Erster ein Lied von Asaf. Gott, fremde Völker sind in dein Land gekommen. Sie haben dein Haus schmutzig gemacht. Jerusalem ist jetzt kaputt. Zweiter, die Feinde haben deine Diener getötet. Vögel und Tiere fressen die Toten. Dritter, überall in Jerusalem ist viel Blut. Niemand hat die Toten begraben. Vierter, unsere Nachbarn lachen über uns. Sie sagen böse Dinge zu uns. Fünfter, Herr, wie lange bist du noch böse auf uns? Brennt deine Wut wie Feuer? Sechster, bestrafe die Völker, die dich nicht kennen. Bestrafe die Länder, die nicht zu dir beten. Siebter, denn sie haben das Volk Israel kaputt gemacht. Sie haben ihr Land zerstört. Achter, denke nicht an die Fehler von früher. Sei bitte gut zu uns. Wir sind sehr schwach. Neunter, hilf uns, Gott. Du rettest uns. Vergib uns unsere Sünden. Zeig allen, dass du groß bist. Zehnter, die Völker fragen, wo ist ihr Gott? Zeig uns, wie du sie für das Blut bestrafst. Elfter, höre die Gefangenen weinen. Du bist stark. Rette die Menschen, die sterben sollen. Zwölfter, bestrafe unsere Nachbarn siebenmal. Sie haben schlechte Dinge über dich gesagt. Dreizehnter, wir sind dein Volk. Wir sind wie Schafe auf deiner Wiese. Wir danken dir für immer. Wir erzählen allen Kindern von dir.